Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 66 mit The Wailers, Little Walter, The Blues Project, Blood, Sweat and Tears, Band of Joy, Larry Coryell, Junior Walker and the All-Stars, Craig Dobbins, Hampton Horse, Count Basie, René Toussaint and his Orchestra, Chuck Berry, Richard Berry, Laurel Aitken und Russ Barenberg. Thank you. Gitarrist Russ Barenberg wurde 1950 in Pennsylvania geboren und begann seine Musikerlaufbahn bei der Bluegrass-Band Country Cooking um den Banjo-Spieler Tony Trischka. Mit ihm spielte er zwei Alben ein, bevor er 1980 sein eigenes Solo-Plattendebüt machte. Von seiner zweiten LP Behind the Melodies auf Rounder Records von 1983 hörten wir ihn zusammen mit dem Dobo-Spieler Jerry Douglas mit dem Instrumental Cola Calypso. Russ Barenberg spielte mit Musikern wie Emmylou Harris oder auch den Bassisten Charlie Hayden, mit dem er auf Steve Martins 2008er CD-Veröffentlichung The Crowd zu hören war. Bei Steve Martin handelt es sich tatsächlich um den Hollywood-Schauspieler und Komiker, der auch Banjo spielt. Dass die Rockmusik der 60er Jahre von schwarzer Musik geprägt war, ist kein Geheimnis. Dass die Einflüsse immer geradlinig nachzuverfolgen sind, ist nicht stets der Fall. Hierfür ein Beispiel mit drei Aufnahmen, die zwischen 1955 und 1968 entstanden. Zuerst hören wir Bunny Wailer als Hauptsänger und Perkussionist des Gospels This Train. Mit dabei natürlich Peter Tosh und Bob Marley als Begleitsänger und Gitarristen, das heißt die The Wailers. Obwohl 1968 aufgenommen und der jüngste Titel der drei Aufnahmen war This Train das Ausgangsmaterial für den darauffolgenden Titel My Baby 1955 vom Bassisten Willie Dixon geschrieben und vom Mundharmonikaspieler Little Walter für das Chess-Label in Chicago aufgenommen. Teile dieser beiden Lieder finden sich dann in der 1966er Komposition der Blues Project wieder, I Can't Keep From Crying Sometimes. Just a kid, children, my mommy used to sing the song. Now I've grown to be a man. Well, it still lingers deep within my soul. Lingers deep within my soul. She said, this train, it is bound to glory. Let me hear the melody. baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Nothing but kissing, hugging me, my baby. True little baby, my baby. She do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby. about my woman, yeah. But my woman, Lord, she ain't around. My heart is filled with sadness, and my eyes are filled with tears. I can't keep from crying sometimes. Alright, I can't keep from crying sometimes. Well, mama, that ain't gone, and I know I'm all alone. I can't keep from crying sometimes. Sometimes. Whoa, I know. Bleiben musikalisch im Zeitraum 67 bis 69. Zuerst hören wir Blood, Sweat and Tears, You Made Me So Very Happy aus dem Jahr 1968. Blood, Sweat and Tears wurde ja von zwei Blues Project Musikern gegründet, Steve Katz und Al Cooper. Danach hören wir The Band of Joy. Das ist eine nicht sehr bekannte Band, die aber sehr bekannte Musiker hatte, die später dann Led Zeppelin gründeten, nämlich Robert Plant als Sänger und John Bonham als Schlagzeuger. For What Is It Worth, aufgenommen als Demo-Aufnahme in den Jahren 67, 68. Danach Larry Coryells Coverversion des Junior Walker and the All-Stars Hits Cleo's Mood aus dem Jahr 1969. Im Anschluss daran hören wir dann das Original von Junior Walker and the All-Stars aus dem Jahr 1965 vom Motown-Label. Had love before, got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. So glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control. You touched my very soul. Always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my dreams. I could hear, baby, I could hear. girl. Every day of my life, I wanna thank you. You made me so very happy that I wanna spend my life thanking you. Thank you. nächste Titel, den wir hören werden, heißt Streetwise, ist vom Fingerpicking-Gitarristen Craig Dobbins. Dieser schreibt nicht nur für mehrere Gitarrenmagazine, nein, er hat auch schon Lehrbücher auf dem H. Leonard Verlag herausgebracht, ein sehr renommierter Verlag. Und außerdem noch Lob von älteren Gitarristen wie Jerry Reed, Doyle Dykes und Steve Verriner erhalten. Mitte der 50er Jahre wurde der Pianist Hampton Hawes von den Jazzmagazinen Downbeat und Metronome als New Star of the Year bzw. Arrival of the Year gefeiert, aber schon 1958 landete er wegen seiner Heroinsucht im Gefängnis. 1963 wurde er wieder entlassen und veröffentlichte wieder Platten, tourte nicht nur in den USA, sondern auch in Asien und Europa. In den 70er Jahren spielte er vermehrt das Fender Rhodes E-Piano. 1974 schrieb er eine Art von Biografie, die hoch gelobt wurde und in der er über Bebop, seine Arbeit mit Musikern wie Charlie Parker und Dexter Gordon schrieb, aber auch seine Heroinsucht und den Gefängnisaufenthalt nicht aussparte. 1977 verstarb Hampton Hawes unerwartet durch einen Gehirnschlag im Alter von nur 48 Jahren. Wir hören den Titel Busy, eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1951, die er zusammen mit dem Bassisten Paul Chambers machte. Im Anschluss daran hören wir Count Basie aus dem Jahr 1939 mit dem Stil, der chronologisch vor Bebop kam, nämlich Swing, Jive at Five, mit dabei natürlich die Rhythmusgruppe von Count Basie, Freddie Green an der Gitarre, Walter Page am Bass, Joe Jones an den Drums, sowie Buck Clayton und Dickie Wells unter anderem als Solisten. Thank you. Thank you.

tell her I never leave again. Louie, Louie, well, me gotta go. Mendo, Rhythm and Blues und Ska, das waren drei Stile, die Laurel Aitken, der eigentlich aus Kuba kam und erst seit seinem 10. Lebensjahr auf Jamaika lebte, beherrschte. Schon seit den späten 1950er Jahren war er auf Schallplatte zu hören. In den 60er Jahren hatte er nicht nur Fans bei seinen jamaikanischen Landsleuten, sondern auch bei den Mods, den Skinheads und Fans schwarzer Musik allgemein. Die 70er Jahre, die danach dann durch Reggae geprägt wurden, waren für Laurel Aitken nicht ganz so erfolgreich und eine Phase der saure Gurkenzeit, aber seit 1980 mit dem Ska-Revival ging es wieder aufwärts mit der Anzahl der Auftritte und Plattenveröffentlichungen. Als letzten Titel von Framas Musikalisches Fundbüro gibt es nun Landlords and Tenants. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. What are we? Landlords are pressure tenants.